Kapitel 5 Verben Konjunktiv 2 Wünsche, Bitten, Ratschläge, Vorschläge Übung 1 Höfliche Bitte Ergänzen Sie die richtige Endung. Hören Sie dann und sprechen Sie nach. A. Könnten Sie mir bitte helfen? B. Entschuldigung, würden Sie uns bitte die Rechnung bringen? C. Es regnet so, könntet ihr mich vielleicht im Auto mitnehmen? D. Könnte Herr Michalski mich bitte zurückrufen? E. Könnte ich bitte das Salz haben? F. Würdest du bitte die Musik leiser machen?